Nun Augen zu, mein schönes Kind, die Sonne geht bald unter. Sie fühlen jetzt das, was er fühlt, und sprechen mit der Stimme, die sich erhebt im Gemüt, wenn der Untote lebt. Dunkelheit. Ich höre, wie das Wasser rauscht. Ich höre, wie das Wasser rauscht. Ein ruhiger Fluss im Hinterland. Fliegebrüll vermischt sich mit der Wellenklang. Ferne Stimmen ziehen den Flur entlang. Doch versteh ich nicht, was man spricht. Eines noch, es flüstert und es spricht in mir. Ich warte, sag, wann kommst du her? Ich verzehr mich nach dir. Jung und schön, du bleibst für immer jung und schön. Soll dieses Glück zu Ende gehen, wie das der ganzen Christenheit? Todgeweiht, das soll nicht unser Schicksal sein, denn wir gehen in neue Sphären ein. Mensch sich von Gott befreit. Seelenheil und Gut und Böse gelten nicht in meiner Welt und zöge nicht und geh ein in mein Reich. Ein Leben mehr und du entkommst dem kühlen Grab. Brauchst kein Gebet, steigst nicht ins Totenreich hinein. Nur los, du bist reden. Gibt es noch mehr zu erfahren? Was ist geschehen? Wo bin ich? Sind sie böse? Was tat ich denn? Es fühlt sich an, als wär's ein Traum. Es tut mir leid, doch allzu kurz ist unsere Zeit der Wahrheit. Die Sonne sinkt und schon verstummt das Medium, die Stimme, die alles ahnt und uns sagt, was der Untote plant.